wurde mir im Traum erzählt, der Mond hat dich auserwählt. Du wirst die Mutter seines Kindes sein. Ich wurde wach und dachte, das kann nicht sein. Es war nur ein Traum. Die Zeit verging, doch der Traum kam stets zurück, versprach mir von Eheglück. Mit einem Prinzen, der sich Alva nennt und eine Liebe, die ewig brennt. Es war kein Traum. Ich werde dich so vieles lehren. Kind des Mondes, Kind voll Licht. Noch nicht geboren, doch ich kenn dein Gesicht. Und all die Zeit träumte ich von meinem Kind, Luna, die mir vom Monde sehnt. Sie hat mir all die Jahre in der Nacht ein Stück vom Himmel gebracht. Ein wunderschöner Traum. Vor kurzer Zeit hat Vater mir erzählt, er hat Alva als Mann erwählt. Unsere Länder für ewig vereint, so dass ewig der Mond für uns scheint. Mein Traum wurde wahr. Ich werde dich so vieles lehren. Kind des Mondes, Kind von Licht. Noch nicht geboren, doch ich kenne.